Abschnitt 3 aus David Copperfield, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 20. Kapitel Steerforths Vaterhaus. Als das Stubenmädchen früh um 8 Uhr an meine Tür klopfte und mir anzeigte, dass draußen Rasierwasser für mich stehe, fühlte ich tief, dass ich desselben nicht bedurfte und errötete im Bett darüber. Der Argwohn, das Mädchen habe gelacht, als sie es sagte, quälte mich die ganze Zeit über, wo ich mich anzog, und gab mir ein scheues, schuldbewusstes Aussehen, als ich auf dem Weg zum Frühstückszimmer dem Mädchen auf der Treppe begegnete. So empfindlich war mir das Gefühl, jünger zu sein, als ich wünschte, dass ich mich eine Zeit lang gar nicht entschließen konnte, unter den obwaltenden, demütigenden Umständen an ihr vorbeizugehen, sondern, wie ich sie unten den Besen führen hörte, an einem Fenster stehen blieb und die Reiterstatue König Karls, umgeben von einem Labyrinth von Fiakern, und in dem feinen Regen und dunkelbraunen Nebel nichts weniger als königlich aussehend betrachtete, bis mich der Kellner benachrichtigte, dass der Herr mit dem Frühstück auf mich warte. Steerforth erwartete mich nicht im Kaffeezimmer, sondern in einem besonderen, sehr gemütlichen Zimmer mit roten Vorhängen und türkischen Teppichen, wo ein helles Feuer brannte und ein warmes Frühstück auf dem gedeckten Tisch stand, und ein niedliches Miniaturbild des Zimmers, des Feuers, des Frühstücks und Steerforths und des übrigen sich in dem kleinen, runden Spiegel über dem Seitentisch abmalte. Ich war anfangs etwas blöd, da Steerforth so selbstbewusst und elegant und mir in allem selbst in den Jahren so überlegen war. Aber sein vertraulich herablassendes Wesen brachte das bald ins Gleis, und ich fühlte mich ganz zu Hause. Ich konnte nicht genug bewundern, wie sehr er das goldene Kreuz umgewandelt hatte, oder aufhören, meine gestrige, langweilige Verlassenheit mit der Behäbigkeit und dem üppigen Wohl dieses Morgens zu vergleichen. Des Kellners Vertraulichkeit war verschwunden, als ob sie nie da gewesen wäre. Er bediente uns, möchte ich sagen, in Sack und Asche. »Nun, Copperfield«, sagte Steerforth, als wir uns allein fanden, »ich möchte wissen, was du treibst und wohin du gehst und so weiter. Es kommt mir vor, als ob du mein Eigentum wärst.« Vor Freude glühend, dass er noch so viel Teilnahme für mich fühlte, erzählte ich ihm, dass meine Tante mich zu dieser kleinen Reise veranlasst habe und wo ihr Ziel sei. »Da du also keine Eile hast«, sagte Steerforth, »so komm mit zu meiner Mutter nach Highgate und bleib ein oder zwei Tage bei uns. Meine Mutter wird dir gefallen. Sie ist ein wenig eitel auf mich und spricht viel von mir, aber das kannst du ihr verzeihen, und du wirst ihr gefallen.« »Ich möchte dessen so sicher sein, wie du sagst«, erwiderte ich lächelnd. »Oh«, sagte Steerforth, »wer mich liebt, hat ohne Ausnahme einen Anspruch auf sie, der sicherlich anerkannt wird.« »Nun, dann muss ich ihr Günstling sein«, sagte ich. »Gut«, sagte Steerforth, »komm und zeige es. Wir wollen uns ein paar Stunden in der Stadt umsehen. Es ist ordentlich eine Lust, sie einem solchen Neuling wie du bist, Copperfield, zeigen zu können, und dann fahren wir mit der Landkutsche nach Highgate.« Ich konnte mich kaum von dem Gedanken freimachen, ich träume und werde sogleich wieder in Nummer 44 oder der einsamen Loge im Frühstückszimmer mit dem vertraulich tuenden Kellner aufwachen. Nachdem ich an meine Tante über das glückliche Zusammentreffen mit meinem viel bewunderten alten Schulkameraden und der angenommenen Einladung berichtet, fuhren wir in einem Fiaker aus, bewunderten ein Panorama und einige andere Sehenswürdigkeiten und besahen uns das Museum. Ich konnte dabei nicht umhin zu bemerken, wie viel Steerforth von unendlich vielen Dingen wusste und wie wenig Wert er auf seine Kenntnisse zu legen schien. »Du willst dir gewiss einen hohen akademischen Grad erwerben, Steerforth«, sagte ich, »wenn du ihn nicht schon hast. Und sie werden guten Grund haben, auf dich stolz zu sein.« »Ich einen Grad erwerben«, rief Steerforth, »ich gewiss nicht, mein liebes Blümchen. Du nimmst es doch nicht übel, wenn ich dich Blümchen nenne?« »Durchaus nicht«, sagte ich. »Bist doch ein guter Junge, liebes Blümchen«, sagte Steerforth, »ich wünsche oder beabsichtige nicht im Mindesten, mich in dieser Art auszuzeichnen. Für meine Zwecke habe ich schon genug gelernt. Ich komme mir schon so ziemlich langweilig vor.« »Aber der Ruhm«, fing ich an. »Du romantisches Blümchen«, sagte Steerforth und lachte noch herzlicher, »warum sollte ich mich plagen, damit ein Dutzend schwerfälliger Pedanten den Mund aufsperrt und verwundert die Hände in die Höhe hält? Das mögen sie bei einem anderen tun, dem will ich den Ruhm gern lassen.« Ich schämte mich ordentlich, dass ich so sehr fehlgegriffen hatte und bemühte mich, die Rede auf etwas anderes zu bringen. Das war zum Glück nicht schwer, denn Steerforth konnte immer mit einer ihm eigenen Leichtigkeit und Gewandtheit von einem Gegenstand zum anderen übergehen. Nach unserer Umschau in der Stadt nahmen wir ein zweites Frühstück zu uns und der kurze Wintertag verging so schnell, dass wir erst in der Dämmerung an einem alten, übertünchten Haus in Highgate oben auf der Höhe hielten. Eine ältliche Dame, obgleich nicht sehr bei Jahren, von stolzer Haltung und hübschem Angesicht stand in der Tür, als wir abstiegen, und schloss Steerforth mit der Begrüßung »Mein liebster James« in die Arme. Diese Dame stellte er mir als seine Mutter vor und sie bewillkommnete mich mit großer Freundlichkeit. Es war ein stattliches, altmodisches, sehr stilles und wohlgeordnetes Haus. Aus dem Fenster meines Zimmers sah man in der Ferne London, wie eine dunkle Nebelfläche hier und da von einem blinkenden Licht unterbrochen liegen. Während des Anziehens hatte ich nur Zeit gehabt, einen Blick auf die soliden Möbel, die eingerahmten Stickereien, wahrscheinlich Jugendarbeiten von Steerforths Mutter und ein paar Kreidezeichnungen von Damen mit gepuderten Haaren im Reifrock zu werfen, die an den Wänden erschienen und verschwanden, wie das frisch angezündete Feuer prasselte und flackerte, als man mich zu Tisch rief. Im Speisezimmer fand ich noch eine zweite Dame von kleinerem Wuchs, dunklem Teint und nicht sehr angenehmem Äußern, obgleich sie nicht hässlich war. Sie zog meine Aufmerksamkeit auf sich, vielleicht weil ich nicht erwartet hatte, sie zu sehen, vielleicht weil ich zufällig ihr gegenüber saß, vielleicht auch, weil sie wirklich etwas Bemerkenswertes an sich hatte. Sie hatte schwarzes Haar und lebhafte schwarze Augen, war hager und hatte eine Narbe auf der Lippe. Es war eine alte Narbe, die bloß noch als ein schmaler, weißer Strich von der Oberlippe durch die Unterlippe nach dem Kinn herunter zu sehen war. In mir setzte sich sogleich die Vorstellung fest, dass sie ungefähr 30 Jahre alt sei und sich einen Mann wünsche. Sie war ein wenig verfallen, wie ein Haus wegen langer Herrenlosigkeit, aber war, wie ich schon oben sagte, nicht gerade hässlich zu nennen. Ihre Hagerkeit schien die Wirkung von innerm zehrenden Feuer zu sein, das in ihren dunklen Augen zutage kam. Sie wurde mir als Miss Dartle vorgestellt und Steerforth und seine Mutter nannten sie Rosa. Ich erfuhr, dass sie im Hause wohnte und sie lange Zeit Mrs. Steerforths Gesellschafterin war. Es schien mir, als ob sie das, was sie sagen wollte, nie offen heraussagte, sondern es bloß andeutete und es dadurch vielleicht wichtiger erscheinen ließ. Zum Beispiel, als Mrs. Steerforth mehr im Scherz als im Ernst bemerkte, dass sie fürchte, ihr Sohn lebe etwas allzu flott auf der Universität, sagte Miss Dartle, »Oh, wirklich? Sie wissen, wie wenig ich das kennte und dass ich bloß frage, um mich belehren zu lassen, aber ist das nicht immer so? Ich habe immer geglaubt, jedermann sei darin einig, das Leben auf der Universität sei immer nicht...« »Es ist die Vorbereitung zu einer sehr ernsten Laufbahn, wenn Sie das meinen, Rosa«, antwortete Mrs. Steerforth mit einiger Kälte. »Oh, ja, das ist sehr wahr«, entgegnete Miss Dartle, »aber ist es bei alledem nicht? Ich lasse mich belehren, wenn ich Unrecht habe. Ist es wirklich nicht?« »Was soll es denn wirklich sein?« sagte Mrs. Steerforth. »Oh, Sie meinen, es ist es nicht«, erwiderte Miss Dartle. »Oh, es freut mich, das zu hören. Nun weiß ich, was ich zu tun habe. Das ist der Vorteil des Fragens. Ich werde nie mehr dulden, dass die Leute das Universitätsleben verschwenderisch und liederlich nennen.« »Und da tun Sie recht«, sagte Mrs. Steerforth. »Der Lehrer meines Sohnes ist ein sehr gewissenhafter Mann, und wenn ich meinem Sohn kein unbedingtes Vertrauen schenkte, so würde ich ihm vertrauen.« »Wirklich?« sagte Miss Dartle. »Wirklich gewissenhaft ist er, also wirklich gewissenhaft?« »Ja, ich bin davon überzeugt«, sagte Mrs. Steerforth. »Das ist herrlich«, sagte Miss Dartle. »Welch ein Trost! Wirklich gewissenhaft? Das ist er also nicht, aber natürlich kann er es nicht sein, wenn er wirklich gewissenhaft ist. Nun, diese Gewissheit über ihn wird mir in Zukunft eine wahre Erquickung sein. Sie könnten sich gar nicht vorstellen, wie ihn die Überzeugung, dass er wirklich gewissenhaft ist, in meiner Meinung hebt.« »Ihre eigene Ansicht über jede Frage und Ihre Berichtigung jeder Äußerung, die ihr nicht einleuchtete, gab Miss Dartle auf dieselbe Weise zu verstehen. Und manchmal, wie ich mir nicht verbergen konnte, mit großem Nachdruck, obgleich im Widerspruch mit Steerforth. Ein Beispiel dieser Art kam noch während des Essens vor. Mrs. Steerforth sprach von meiner beabsichtigten Reise nach Suffolk, und ich warf hin, wie sehr ich mich freuen würde, wenn Steerforth mich begleitete, und indem ich ihnen erzählte, dass ich meine alte Amme und Mr. Peggottys Familie besuchen wollte, erinnerte ich ihnen den Schiffer, den er in der Schule gesehen. »Ah, der ehrliche Kauz«, sagte Steerforth, »er hatte einen Sohn mit, nicht?« »Nein, das war sein Neffe«, gab ich zur Antwort, »den er aber als Sohn adoptiert hat. Er hat auch eine sehr hübsche kleine Nichte, die er als Tochter angenommen hat. Mit einem Worte, sein Haus oder vielmehr sein Boot, denn er wohnt in einem Boot auf den Dünen, ist voll von Leuten, die sein Edelmut und seine Güte erhält. Du wirst dich freuen, diese Häuslichkeit zu sehen.« »Meinst du«, sagte Steerforth, »nun, wir wollen sehen, was zu tun ist. Es wäre der Reise wert. Gar nicht zu sprechen von dem Vergnügen, mit dir zu reisen, Blümchen, einmal mitten unter derart Leuten zu leben.« Mein Herz schlug von der Hoffnung einer neuen Freude, aber in Bezug auf den Ton, in dem er von »derart Leuten« gesprochen, fing jetzt Miss Dartle, deren glänzende Augen uns beobachtet hatten, wieder an. »Oh, wirklich? Bitte sagen Sie mir, sind Sie's wirklich?« sagte sie. »Was sollen Sie sein und wer soll was sein?« sagte Steerforth. »Derart Leute, sind Sie wirklich Stöcke und Klötze und Wesen anderer Art? Darüber möchte ich belehrt sein.« »Nun, es ist ein ziemlich großer Unterschied zwischen Ihnen und uns«, sagte Steerforth gleichgültig. »Es ist nicht zu erwarten, dass Sie so feinfühlend sind wie wir. Ihr Zartgefühl ist nicht sehr leicht zu verletzen. Sie sind entsetzlich tugendhaft, glaube ich. Wenigstens behaupten das manche Leute. Aber Sie haben kein sehr zartes Gefühl, und Sie können dankbar sein, dass es wie Ihre grobe, dicke Haut nicht so leicht verwundbar ist.« »Wirklich?« sagte Miss Dartle. »Nein, ich muss gestehen, es hat mich sehr gefreut, so etwas zu hören. Es ist so tröstlich. Es ist ein wahres Vergnügen zu wissen, dass Sie es nicht fühlen, wie Sie leiden. Manchmal habe ich mir ordentlich Kummer gemacht um diese Art Leute, aber von nun an werde ich auch gar nicht mehr an Sie denken. Man lebt, um zu lernen. Ich gestehe, ich hatte meine Zweifel, aber die sind jetzt verschwunden. Ich wusste es nicht, und jetzt weiß ich's, und das beweist, wie nützlich es ist, zu fragen, nicht wahr?« Ich glaubte, Steerforth habe das, was er sagte, im Scherz gesagt oder um Miss Dartle zu fangen, und ich glaubte, er werde mir das erklären, als sie fort war und wir beide allein vor dem Feuer saßen. Aber er frug mich bloß, was ich von ihr halte. »Sie ist sehr gescheit, nicht wahr?« frug ich. Gescheit? Sie legt alles auf einen Schleifstein, sagte Steerforth und macht es scharf, wie sie sich und ihr Gesicht seit Jahren scharf gemacht hat. Sie ist halb alle geworden durch beständiges Schärfen. Sie ist ganz Schneide. »Was für eine merkwürdige Narbe sie auf der Lippe hat«, sagte ich. Steerforths Gesicht trübte sich und er schwieg einen Augenblick. »Hm«, sagte er, »an der bin ich schuld. Durch einen unglücklichen Zufall?« »Nein, ich war ein kleiner Knabe und sie erzürnte mich und ich warf mit einem Hammer nach ihr. Ein vielversprechender junger Engel muss ich gewesen sein.« Es tat mir sehr leid, einen so peinlichen Gegenstand berührt zu haben, aber das konnte jetzt nichts mehr helfen. »Sie hat die Narbe seit jener Zeit behalten, wie du siehst«, sagte Steerforth, »und sie wird sie mit ins Grab nehmen, wenn sie jemals in einem ruht, obwohl ich kaum glauben kann, dass sie jemals Ruhe finden wird. Sie war das mutterlose Kind eines Vetters meines Vaters. Er starb und meine Mutter, die damals Witwe war, nahm sie als Gesellschafterin zu sich. Sie hat ein paar tausend Pfund eigenes Vermögen und schlägt die Zinsen alljährlich zu dem Kapital. Da hast du die Geschichte von Miss Rosa Dartle. Und ich zweifle nicht, dass sie dich liebt wie einen Bruder«, sagte ich. Entgegnete Steerforth und sah in das Feuer. »Manche Brüder werden nicht allzu sehr geliebt und manche lieben. Aber schenk ein, Copperfield, wir wollen trinken, die Blümchen im Tale dir zu ehren und die Lilien auf dem Felde, die nicht säen und nicht ernten, mir zu ehren. Desto größer für mich die Schande.« Das trübe Lächeln, das auf seinem Gesicht geschwebt hatte, verschwand, als er dies mit Heiterkeit sprach, und er war wieder ganz der alte, offene und gewinnende Jüngling. Ich konnte nicht umhin, mit peinlichem Interesse die Narbe zu betrachten, als wir zum Tee hinaufgingen. Ich bemerkte bald, dass es der empfindlichste Fleck ihres Gesichts war und dass er, wie sie blass wurde, sich zuerst veränderte und sich in seiner ganzen Länge als ein bleifarbiger Streif darstellte, ähnlich einem mit sympathetischer Tinte gemachten Streif, der an das Feuer gehalten wird. Sie und Steerforth hatten einen kleinen Streit zusammen beim Puff-Brettspiel. Sie schien einen Augenblick ganz wütend zu sein, und da wurde der Streif sichtbar wie die Schrift an der Mauer. Ich wunderte mich natürlich nicht, dass Mrs. Steerforth große Stücke auf ihren Sohn hielt. Es war, als ob sie von nichts anderem denken und sprechen könnte. Sie zeigte mir sein Bild als kleines Kind in einem Medaillon mit seinem Haar. Sie zeigte mir sein Bild aus der Zeit, wo ich ihn zuerst kennengelernt hatte, und sie trug sein Bild, wie er jetzt war, auf ihrer Brust. Alle seine Briefe an sie lagen in einem Schränkchen neben ihrem gewöhnlichen Platz am Feuer, und sie hätte mir einige vorgelesen, und es hätte mir Freude gemacht, zuzuhören, wenn er sie nicht durch gute Worte von ihrem Vorhaben abgebracht hätte. »Mein Sohn sagte mir, Sie wären bei Mr. Creakle mit ihm bekannt geworden«, sagte Mrs. Steerforth, als wir uns beide miteinander an dem einen Tisch unterhielten, während der Sohn mit Miss Dartle an einem anderen Tisch Puff spielte. »Ich kann mich noch aus jener Zeit erinnern, dass er mir von einem jungen Schüler erzählte, an dem er Gefallen gefunden hatte, aber wie Sie sich leicht denken können, ist mir Ihr Name nicht erinnerlich geblieben.« »Er benahm sich damals sehr schön und edel gegen mich, versichere ich, Madam«, sagte ich, »und ich war eines solchen Freundes sehr bedürftig. Ich wäre ohne ihn ganz unterdrückt worden.« »Er benimmt sich immer schön und edel«, sagte Mrs. Steerforth mit Stolz. Ich sagte dazu, ja, mit ganzem Herzen, Gott weiß es. Sie fühlte das, denn ihr vornehmes Wesen fing etwas an nachzulassen, außer wenn sie von ihrem Sohn sprach, wo sie stets eine stolze Miene annahm. »Es war eigentlich keine passende Schule für meinen Sohn«, sagte sie, »durchaus nicht. Aber es kamen damals bei der Wahl besondere Umstände in Betracht. meines Sohnes feuriger Geist machte es notwendig, dass er mit einem Manne zusammenkam, der seine Überlegenheit fühlte und sich vor ihm beugte, und wir fanden dort einen solchen Mann. Ich wusste das, weil ich den Betreffenden kannte, und dennoch verachtete ich ihn deshalb nicht noch mehr, sondern hielt es mehr für einen Zug, der manches gut machte. Wie es überhaupt ein Milderungsgrund war, dass er einen so unwiderstehlichen Menschen, wie Steerforth war, nicht widerstehen konnte. »Die großen Fähigkeiten meines Sohnes«, fuhr sie in ihrem mütterlichen Stolze fort, »wurden von freiwilligem Wetteifer und selbstbewusstem Stolze angestachelt. Er würde sich gegen jeden Zwang empört haben, aber er war der Herr in der Schule und war fest entschlossen, sich seines Platzes würdig zu machen. Es sah ihm ganz ähnlich. Ich stimmte dem aus vollstem Herzen bei.« So wählte mein Sohn aus eigenem freien Willen und ohne Zwang den Weg, auf dem er immer jeden Mitbewerber überholen kann, wenn er will, fuhr sie fort. Mein Sohn sagte mir, Mr. Copperfield, dass Sie ihn ordentlich verehrt haben und dass Sie gestern, als Sie ihn trafen, mit Freudentränen im Auge anredeten. Es würde Affektation sein, wenn ich mich überrascht stellen sollte, dass mein Sohn solche Gemütsbewegungen veranlasst. Aber ich kann gegen eine Person, die seine Verdienste so tief fühlt, nicht gleichgültig sein. Und es freut mich außerordentlich, Sie hier zu sehen. Und ich kann Ihnen versichern, dass er Gefühle ungewöhnlicher Freundschaft gegen Sie hegt und dass Sie sich auf seinen Schutz verlassen können. Miss Dartle trieb das Puffspiel mit demselben Eifer wie alles andere. Wenn ich sie das erste Mal an dem Brette gesehen, so hätte ich gedacht, dass sie selbst mager und ihre Augen groß geworden wären durch die Ausschließlichkeit dieser Beschäftigung. Aber ich musste mich sehr irren, wenn sie nur ein Wort des eben berichteten Gesprächs verlor oder einen der Blicke, mit denen ich freudeerfüllt zuhörte und geehrt durch Mrs. Steerforths Vertrauen mich älter fühlte, als es mir seit Canterbury widerfahren war. Als der Abend ziemlich weit vorgerückt war und ein Präsentierbrett mit Gläsern und Flaschen erschien, versprach Steerforth an dem Kamin sitzend, dass er ernstlich an die Reise nach Yarmouth denken wolle. Es sei keine Eile dabei, sagte er, in einer Woche sei es auch noch Zeit genug, und seine Mutter sagte gastfreundlich dasselbe. Während des Gesprächs nannte er mich mehr als einmal Blümchen, was Miss Dartle wieder zu einer Demonstration veranlasste. »Aber wirklich, Mr. Copperfield?« frug sie. »Ist das ein Spitzname, und warum nennt er Sie so?« »Vielleicht, weil er Sie für jung und sehr unerfahren hält? Ich bin so unwissend in solchen Sachen.« Ich wurde rot, als ich antwortete, »Ich glaube, Sie habe recht.« »Oh«, sagte Miss Dartle, »jetzt freut's mich, dass ich es weiß. Ich bitte um Auskunft, und es freut mich, dass ich es weiß. Er hält Sie für jung und unerfahren, und Sie sind also sein Freund. Das ist ja ganz herrlich.« Sie ging bald darauf zu Bett, und Mrs. Steerforth folgte ihrem Beispiel. Nachdem Steerforth und ich noch eine halbe Stunde am Feuer gesessen und von Traddles und den übrigen alten Erinnerungen aus Salem House geplaudert hatten, gingen wir zusammen hinauf. Steerforths Zimmer stieß an das meinige, und ich trat hinein, um es mir anzusehen. Es war ein wahres Muster von Komfort, voller Lehnstühle, Kissen und Fußschemel, von seiner Mutter gestickt und ausgestattet mit allem, was man nur verlangen konnte. Ihr hübsches Gesicht sah von der Wand herab auf ihren Liebling, als wenn es noch ein Genuss für sie wäre, wenn ihr Bildnis ihn während des Schlummers überwachen konnte. Ein helles Zimmer brannte in meinem Zimmer, und die vor den Fenstern und um das Bett zugezogenen Gardinen gaben ihm ein sehr reinliches Ansehen. Ich nahm in einem großen Lehnstuhl vor dem Kamin Platz, um über mein Glück nachzudenken, und hatte mich eine Zeit lang in diesen Genuss versenkt, als ich bemerkte, dass ein Porträt Miss Dartles mit forschendem Blick vom Kaminsims auf mich herabsah. Das Bildnis erschreckte mich ordentlich. Der Maler hatte die Narbe vergessen, ich aber ergänzte sie und da war sie, bald hervortretend und bald schwindend, jetzt auf die Oberlippe beschränkt, wie ich sie bei Tisch gesehen, und jetzt wieder in ganzer Länge dunkelfarbig erscheinend, wenn sie zornig war. Ich ärgerte mich darüber, dass man sie gerade in meiner Stube untergebracht hatte. Um sie loszuwerden, entkleidete ich mich rasch, löschte das Licht aus und ging zu Bett. Aber während ich im Einschlafen begriffen war, konnte ich nicht vergessen, dass sie mich immer forschend ansah. »Ist's wirklich so? Ich möchte es gern wissen.« Und als ich mitten in der Nacht aufwachte, merkte ich, dass ich im Traume allerlei Leute unruhig gefragt hatte, ob es wirklich so sei oder nicht, ohne zu wissen, was ich meinte. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 16. Dezember 2024.